Meint ihr nicht, wir könnten unterschreiben, auf dass uns 1 bis 2% gehören und Tausende uns hörig sind? Meint ihr nicht, wir könnten uns in Äther braten lassen und bis zum letzten Tropfen im Verpackungshandel fronen? Wir könnten, aber... Meint ihr nicht, wir könnten unsere Züge zigtausendfach in falschen Farben weltbewegend scheinen lassen? Meint ihr nicht, wir könnten uns vergolden und auf 40 Sprossen für uns das Volk gebrachte Massen viele Monde thronen? Wir könnten, aber... Meint ihr nicht, wir könnten es signieren, vielleicht sogar auch resignieren und dieses Land gleich eintagsfliegen, nur auf und ab bespielen, um später dann zurückzukehren, ganz aufgedunsen, längst vergessen, nur noch kleine Kreise ziehen? Wir könnten, aber... Come on. Indeed.